Abschnitt 51 von Brennende Erde von Erich Mühsam. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Ruf aus der Not, Oktober 1919. Mara, Bakunin, steigt aus eurer Gruft empor, wacht auf, schaut um euch, staunt, empört euch, lebt und helft. O, unerhört in aller Menschheit Freiheitskampf, seht Sterben in Verrat des deutschen Volkes Glück. Marat, Bakunin, gebt mir Geist von eurem Geist. Sie, die euch liebt, die eurem roten Blut entstammt, des Volks Revolution, der ich mich angelobt, sie windet ekelnd sich im Arm des geilen Feinds, der will sie Mutter machen, seiner Lügenbrut. Es ist derselbe, der das Volk zum Krieg betrog, es lüstern machte auf den Ruhm des Brudermords, es heucheln lehrte für der eigenen Knechtergier, der selber mit der Freiheit Maske überlarvt, der Freiheit Stimme süßlich nachäfft und ihr Kleid, das rote Kleid, um seine Gier und Blöße warf. Wohl wehrten wir des Erzverräters Anschlag ab, doch er, bewahrt im Purpurtuch des Freiheitkleids, zog aus dem Pfuhl, in den ergrimmt das Volk sie stieß, die Wehr, die rostige mit allem Mord und Gift, mit Feuer, Eisen, Höllenunrat, Kot und Tod, die der gestürzten Mächte morschen Thron geschützt, zog die gestürzten Mächte selber aus dem Pfuhl, schirrt vor den angemaßten Wagen ihr Gespann und ward, ihr strenger Herr, ach nein, ihr Kutscher nur, der sie zu neuen Siegen und Triumphen fährt. Marat, Bakunin, seht den ungeheuren Spaß, das schauerliche Zerrbild seht der Rebellion. Der ausgefahrene Karn der deutschen Herrlichkeit, da rumpelt er, die Achsen neu mit Blut geölt, die alte Firma modisch schwarz-rot-gold lackiert, im Innern würdig auf verschlissenem Polstersitz, die Viribus Unitis Bärte aufgewichst, die aus dem Totenreich erstandenen Herren des Lands. Die Augenbraue zuckt, die Hand am Schwertgriff winkt, und der Lakaienschwarm teilt die Befehle aus, im Namen demokratischer Gerechtigkeit. Und hinterher, gigantischer Gespensterzug, der trübe Abhub der geschlagenen Armee, verwildert, heimatlos geworden, rückverirrt, Kriegshasardeure, Abenteurer, Landsknechtsvolk, in Jahren Kriegs an Willkür, Raub und Mord gewöhnt, der Kameradentreue schon im Felde fremd und nur dem Satz gerecht, der Nächste ist dein Feind und wo du deinen Fuß hinsetzt, ist Kriegsgebiet, wo man, wie das in Belgien und in Polen war, des armen letzte Milchgeiß überm Feuer brät. So ziehen sie jetzt im Vaterland den Obern nach, die Ärmellöcher ihres grauen Rocks geflickt, mit Eicheln, Rautenzeug und Edelweiß aus Blech, den Kopf im überstülpten Stahlhelm breitgedrückt, hinschreitend wie die Polizei der Nemesis. Und dieser Zug, verstärkt von Bürgermob und Bengeln, die der Schule überdrüssig sind und Lorbeeren suchen wollen auf dem Schlachtgefild der Ruh und Ordnung und des Aktienkapitals. Und Kriegsgeschirr, Kanonen, Munitionsgefährt und starke Pferde, die der Bauer brauchen könnt, und Minenwerfer, Mitrailleusen, Blechmusik, Feldküchen, Gasgebläse, Fahnen allerlei, sind Lichter auf dem kriegerischen Friedensbild. Vorn aber auf dem Kutschbock seht ihr selber ihn, den deutschen Alba, Henker seines eigenen Volks, umwickelt mit der Freiheit roten Tunika, gehorsam Proletarierleichen sähend rings. Marat, Bakunin, steigt aus eurer Gruft empor und ruft die stummen Mahnen derer auch herbei, die, schon gefällt vom Giftschwert schnöden Volksverrats, uns Führer waren. Liebknecht, Rosa Luxemburg, Landauer, meinen Lehrer und geliebten Freund, die vielen, die gemordet sind, auch Levin, der heldisch fiel im Trugschein der Gesetzlichkeit, sie alle ruft herbei, die Tausende des Volks, die bei euch ruhen in der Geschichte Pantheon, zu stärken uns zur Sammlung und zur großen Tat, den Spuk zu bannen, zu erwecken Volk und Land, herabzureißen jene von dem Führersitz, die tiefer, ewiger Verachtung würdig sind und deren Name nie ein Lied entweihen mag. Er mag zerstäuben in der Asche all des Brands, den wir entzünden als des Unrechts ruhmlos Grab, indessen sollt sie ihren Volksverrat begehen. Entkleiden wollen wir sie ihres roten Schmucks, von der Verräterfratze reißen wollen wir die lächelnde Verführermaske des Betrugs. Marat, Bakunin, gebt von eurer Leidenschaft uns, denen dieses Volks Revolution vertraut, dass wir die Freiheit aus dem Arm des Trugs befreien, die nie geschwängert werde von dem Eitersaft, aus dem der künftigen Glück sich nicht gebären kann. Befruchtet, Tote, uns mit Kraft und Zorn und Hass, das Werk zu tun, das, wenn ihr Rechenschaft verlangt, so leuchtend über aller Zukunft wegen strahlt, dass ihr es selbst als Krönung eures Werks erkennt. Ende von Abschnitt 51.